Wenn Bismarck der Meinung war, setzen wir Deutschland sozusagen in den Sattel, reiten wird es schon können, so sprach er als Lehrmeister einer auf den Charakter des Volkes bauenden Politik. In den Sattel konnte das deutsche Volk nur durch Kriege gehoben werden. Der Krieg aber sollte zwangsläufig eine starke Besinnung auf innervölkische Werte bringen. Diese Besinnung wiederum musste eine Ablösung des bürgerlichen Weltbildes durch eine kriegerische Weltanschauung bringen. Die nun gewonnene Weltanschauung hatte sich als so typenbildend zu erweisen, dass die geschichtsbildende und geschichtsgebende wertvollste Schicht der Nation den politischen Kurs des Staates zu bestimmen in der Lage war. Im Bilde Bismarcks gesprochen heißt das: Die Haltung bewahrt den Reiter selbst im stürmischsten Galopp vor dem Abgleiten und der Willen verhindert ein Ausbrechen vor Hindernissen oder gar ein Abweichen vom Ziel. Friedrich der Große hätte ohne seine sehr gefährlichen und ihn vor die letzten Entscheidung führenden Kriege vielleicht die Rheinsberger Glückseligkeitsstimmung nie überwunden. Um Führer seines Volkes zu werden, musste er den Aufstand gegen seine Umwelt wagen und sich von so manchen der ihm lieb gewordenen Stimmungen trennen. Die harte Wirklichkeit des Krieges zwang den großen König zu Gedanken und Handlungen, die der Rheinsberger Atmosphäre völlig entgegengesetzt waren und darum zum großen Teil auf ein fassungsloses Nichtverstehen seitens der frohen Genossen jener heiteren und unbeschwerten Jahre stießen. Der Charakter Friedrichs wurde aber nicht durch Rheinsberg, sondern durch die Nöte und Gefahren und nicht zuletzt durch das Leid der zuweilen aussichtslos gewordenen Kriege geformt. Die Bürger Deutschlands sind oft genug in Gefahr gewesen, in satten Zeiten die Maßstäbe für den Wert des Lebens zu vergessen oder gegen schwärmerische Ideen einzutauschen. Der Deutsche neigt zur weltfremden Schwärmerei, die allerdings besonders auf dem Gebiet der Kunst sehr viel unbestreitbar Schönes geschaffen hat. Das Leben aber baut nicht auf der Schönheit, sondern auf der Wirklichkeit auf. Die Maßstäbe des Schönen sind nur vom Menschen erdacht worden. Der Kanonendonner des Krieges zerreißt den Wahn des Friedens und den Traum der Schönheit und die Menschen, die sich mit ihrem Willen dem Krieg verschrieben haben, erleben durch den Krieg die Wandlung zu einem bewussten Dasein. Bewusst werden aber bedeutet für den kriegerischen Menschen so viel wie im Denken und Handeln einfach und geradlinig werden, auf traumschöne Ausflüchte und phrasenreiche Ausreden zu verzichten. Hat der Mensch der Geborgenheit 1000 Gründe, sich durch Ausreden nicht nur einer Pflicht zu entziehen, sondern diese Fahnenflucht vor dem Leben sogar als höhere Sittlichkeit zu preisen, so geht der kriegerische Mensch entschlossen und vorbehaltlos an die Lösung der vor ihm auftauchenden Probleme. Die Konsequenz ist das deutlichste Merkmal des kriegerischen Charakters. Der bürgerliche Mensch pflegt sich im gebildeten Worten geistreich zu unterhalten und verschwendet seine Zeit im Geschwätz. Der kriegerische Mensch wird auch mit Worten sparsam und versucht selbst seinen Sätzen jeden schönen Zierat, jeden unnötigen Ballast zu nehmen. So äußert sich der kriegerische Charakter in einer harten, wortkargen Kommandosprache, die ästhetischen Ohren geradezu beleidigend nüchtern erscheint. Die harten und klaren Gedankengänge des kriegerischen Menschen wirken ebenso abstoßend auf jene Bürger, die ihre Traumwelt als die bessere hinstellen, ohne zuzugeben oder vielleicht auch nur zu ahnen, dass diese Traumwelt sowie die ganze bürgerliche Existenz nur möglich sind, weil vor den Träumern sich die Reihe der Krieger schützend aufgestellt haben. Gerade im Kriege erweisen sich die eben noch als barbarisch hingestellten Urwerte eines Volkes als die Rettenden und Erhaltenden. Ein Volk, das in Zeiten großer Niederbrüche nicht mehr zum Schwerte findet und gar die kriegerische Haltung als Ausdruck eines längst überwundenen Barbarentums verachtet, muss zu Recht untergehen, denn es hat in der Wirklichkeit des Lebens keinen Platz. Nichts bildet den Menschen so schnell wie der Krieg. Gneisenau. Eine bekannte bürgerliche Auffassung behauptet, dass der Krieg die Menschen verrohe. Man stelle sich auch das Unglück vor. Ein verzärtelter, verweichlichter, verzogener, launenhafter Sprössling einer begüterten Familie, die ihrem Liebling alles zu schenken vermag, was auf Erden mit Geld zu erwerben ist, wird auf Befehl des Staates gezwungen, sich von seiner modischen Kleidung zu trennen, eine von Wind und Wetter zermürbte, geflickte, nach Mottenpulver und sehr bald nach Schweiß riechende Uniform anzuziehen. Er bekommt schwere Stiefel, dicke wollene Socken ausgehändigt, muss einen Stahlhelm tragen und mit verweichlichten, arbeitsungewohnten Händen mit Waffen und Schanzzeug umgehen und, was das Schlimmste erscheint, sich widerspruchslos den Befehlen ganz ungebildeter Vorgesetzter unterwerfen. Als Kameraden hat er Männer, die keinen Sinn für ästhetische Plaudereien besitzen und gar keinen Respekt vor bürgerlicher Tradition haben. Hat dieser bürgerliche junge Mensch überhaupt noch einen guten Kern in sich, so wird er sehr bald den Geist des Krieges in sich aufnehmen und nur mit spöttischem Lächeln an seine Vergangenheit zurückdenken. Er selber fühlt sich durch sein Soldatentum nicht verroht, er wirkt nun auf seine verständnislosen Angehörigen bedauernswert. Das, was die bürgerliche Umwelt eben noch als schön im Sinne eines pflichtlosen, gedankenarmen, genießerischen Lebens hinstellte, erscheint dem durch den Krieg gewandelten Menschen nunmehr schal, abstoßend, verächtlich, abscheulich. Der wirkliche Krieger ist nicht roh im Sinne einer Gefühllosigkeit, im Sinne eines Mangels an Schönheitsempfinden. Nur hat er andere Maßstäbe gewonnen. Er hält nichts mehr von der Gefühlsseligkeit, er verachtet das Niedliche. Dafür aber liebt er das Einmalige des Erlebnisses, den Rausch des Angriffs, das Monumentale des Grauens einer zerschossenen Landschaft. Die schaurigen Bilder brennender Dörfer zur Nachtzeit vergisst er nie. Die gewaltigen Anblicke der Zerstörung geben ihm eine Erkenntnis von den Möglichkeiten der Leidenschaft und des Hasses ganzer Völker. Er sieht die Welt mit den Augen der Unbestechlichkeit und erkennt jenseits der kleinen Stimmungen des bürgerlichen Alltags jene bewegenden Kräfte der Welt. So verliert der bewusste Soldat durch sein Kriegserlebnis den träumerisch fragenden Blick des Knaben und bekommt jenen harten, in die Ferne gerichteten, suchenden Blick, der dem bürgerlichen Menschen feindselig und kalt erscheint. Die ständige Anstrengung, das immer wieder sich überwinden müssen, lässt die Lippen schmal werden und der Anblick von Not und Leid, das Erlebnis des Grauens, graben scharfe Züge in das Gesicht, das dadurch kantiger wird. Unsoldatische Menschen mögen es grausamer nennen. Als gebildet galt in bürgerlichen Zeiten ein Mensch, der viel gelernt und viel gelesen hatte, dessen Kenntnisse jedoch zumeist theoretischer und hypothetischer Natur waren. Eines Charakters bedurfte es bei dieser Art Bildung nicht. Der Krieg nun bildet den Menschen im Sinne einer neuen Formung durch die Erkenntnisse der Wirklichkeit. Diese Bildung setzt ein Wissen um die Tatsächlichkeiten des Lebens voraus und verlangt die völlige Selbstbeherrschung durch den Willen. Die Geruhsamkeit des Bürgertums endet stets in einer möglichst jeden Luxus gewährenden, jede Arbeit, jede Anstrengung auf ein Minimum einschränkenden Zivilisation, die das Dasein behaglich machen und den Menschen eine bequeme Existenz ermöglichen soll. Die Maschine wird als Ersatz der Arbeitskraft angesehen und macht den bequemen Menschen allmählich zu ihrem Sklaven. Der Krieg dagegen verlangt die Mobilisation aller Kräfte und lässt den Menschen wieder zum Herrn der Technik, die insgesamt als geniale Waffe erkannt wird, werden. Es gibt im Kriege keinen Maschinenmenschen mehr, keine menschliche Nummer, die beliebig ausgetauscht werden kann, sondern es gibt Meister der Kriegsmaschine, Männer, die ihr Menschentum durch die Beherrschung der Maschine ins Überlegene, ja ins Furchtbare steigern können. Es kommt nicht auf das Maschinengewehr, sondern auf den Mann am Maschinengewehr. Es kommt nicht auf den Panzer, sondern auf seine Besatzung. Es kommt nicht auf den Torpedo, sondern auf den, der ihn ins Ziel feuert, an. So erhebt sich gerade im Kriege selbst die Masse der Soldaten aus der Anonymität und wächst zur Wucht einer Menge von leidenschaftlichen, auf Vernichtung und Sieg eingestellten Persönlichkeiten an. So werden gerade die revolutionären Heere die Gestalter der Völkerschicksale und nicht etwa blinde, kulturlose Massen. Dadurch, dass der kriegerische Mensch durch seine Selbstdisziplin anspruchslos wird, vermag er seine Nation umso anspruchsvoller zu machen. Ja, sogar alle die Ansprüche, die der bürgerliche Mensch an das Leben stellt, in die Nation hineinzulegen. Die bürgerliche Auffassung, dass das Individuum mit seinem Glücksverlangen alles sei, weicht der Erkenntnis, dass der Einzelmensch im Verhältnis zur Nation nichts mehr ist, nichts bedeutet, nichts zu sagen und noch weniger zu verlangen hat. Eine Generation, die durch den Krieg gegangen ist, die durch das Erlebnis der Entbehrungen, Verzichte und Überwindungen geläutert wurde, kann, da sie umgebildet wurde, nie wieder zu jenem Zustand zurückkehren, aus dem sie einmal aufgebrochen ist. Der Staat, der das nicht erkennt, wird über lang oder kurz durch eine Revolution der Soldaten umgeformt werden, denn der Soldat, der durch den Geist und Waffen überlegene Mensch, verlangt, dass der Staat der bewusste Träger des neu gewonnenen Denkens wird. Revolutionskriege sind darum in der Geschichte auch stets bestimmend und gestaltend gewesen. Zwar ist der Blutzoll, den ein Volk im Kriege geben muss, furchtbar, und nie sind die Opfer eines Krieges zu ersetzen. Aber die Bildung, die ein ganzes Volk durch den Krieg erfährt, ist so wertvoll und auch so notwendig, dass der Krieg im Großen gesehen zu einer Bereicherung der seelischen Substanz einer Nation führt. Die grausame Geschichte der deutschen Nation, die durch dunkle Mächte immer wieder in Vernichtungskriege brutalsten Ausmaßes geführt wurde, gibt den überzeugenden Beweis. Wohl wurde Deutschland häufig genug fast bis zum Verbluten aufgerieben, dennoch aber erwies sich der übrig gebliebene Teil des Volkes als so hart geschmiedet, dass er als Kristallisationspunkt für einen kommenden Aufstieg bestehen bleiben konnte. Der Aufstieg vollzog sich dann regelmäßig in revolutionärer Weise und zersprengte die hemmenden Krusten, die die feindliche Umwelt bildete. In müden Zeiten des bürgerlichen Ästhetizismus begnügte sich Deutschland gern mit einem Bildungsideal, das noch in letzter Zeit als zweiter und dritter Humanismus ausgegeben wurde. Die seelische Heimat, die das Bildungsideal vorspiegelte, war unwirklich, wenn auch schön. Zu einem wirklichen deutschen Bildungsideal gehört jedoch die kriegerische Bereitschaft, die allein die Nation davor bewahren kann, sich in Träumereien zu verlieren. Das besagt keinesfalls, dass ein kriegerischer Mensch darauf verzichten sollte, durch Lernen und angestrengtes geistiges Arbeiten sich ein tiefes Wissen und eine unverlierbare Erkenntnis zu verschaffen. Ja, gerade der kriegerische Mensch wird umso leidenschaftlicher sich um geistige und seelische Erkenntnisse bemühen, weil er weiß, dass dann sein Ringen um Freiheit umso konsequenter wird.